You call me Nas, but the hood call me Dubin. And this one is for the champion. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors, hey. Where's y'all sense of humor? Hey. I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers, I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Die junge Nacht. I won't fight it, won't try to deny that this is who I am. I can't hide it, I won't turn to a lie, so I like me. Tears to the tears, to the pain that I feel, let it wash away. To all of my sins, the mistakes and the wins, I am not afraid. Yeah,

sind mehrere wunderliche WhatsApp-Nachrichten hier zu mir ins Studio reingekommen von Cornelius, aka Corny. Hallo Lara. Ja, jetzt hier allgemeine Pegelkontrolle. Deine Pegelkontrolle? Mhm. Was ist das denn? Bist du Polizei? Ja, du musst jetzt mal pusten. Ich habe das Gefühl, da ist ganz schön viel Alkohol im Spiel. Warte. Okay, danke, es reicht. Mhm, das ist ja Radio. Wenn man direkt ins Mikrofon pustet, ist er auch ganz schön knackig in den Ohren. Was, wie viel hast du denn jetzt gehört? Ich habe auf jeden Fall eine Promille gehört. Ich würde sagen, das waren auf deiner Seite bestimmt 5 Bier. Okay, 6. Du überlegst schon zu lange. 4. 4 oder 4? 4. Wie Jorge González eins sagte, 3. Was gilt denn zu feiern oder einfach das Wochenende ist? Das Wochenende ist, genau, ja, eigentlich das nur. Okay, und feierst du mit dir alleine? Ist so ruhig im Hintergrund? Nee, Philipp ist auch noch da. Der, genau, der feiert auch das Wochenende. Ich wusste gar nicht, dass du Freunde hast. Das wusste ich auch nicht, aber man lässt sich ja ab und zu überraschen, ne? Womit hast du Philipp bestochen? Bier. Mit 4 Bier. Okay, und macht ihr noch bis um 6 Uhr mit mir? Ich wollte morgen relativ früh aufstehen, also heute relativ früh aufstehen. Spoiler. Machen wir noch bis um 6? Das klappt nicht. Ja, vielleicht. Warte mal, ich frage mal kurz. Ganz vielleicht. Also hängt könnte jetzt von sein, mir ja. Ab. Mhm. Wie können wir dich noch unterstützen bis 6? Oh, ich habe eine Idee. Warte, ich suche was raus und ihr müsst per Sprachnachricht eine Musikmoderation schicken, aber nicht länger als 30 Sekunden. Das kriegen wir hin. Hier, neue Single Zoe Wees, Third Wheel. Third Wheel von Zoe Wees. Ja. Und das schicken wir dir als WhatsApp-Sprachnachricht. Ja. Die Musikmoderation dazu. Und zwar ein bisschen plötzlich. Ihr habt nur noch bis um Halbzeit. Ja, das kriegen wir hin. Okay, bis gleich. Tschüss. Alles klar, tschüssi. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know. So she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Hope you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. Oh. 9, das ist Halle Leipzig Richtung Nürnberg. Zwischen Bayreuth Süd und Schrockau, da liegt eine Dachbox auf der Straße. Da ein bisschen aufpassen. 4:26 Uhr, junge Nacht. Was kommt jetzt als nächstes? Ferrari. Ferrari? Ja, Ferrari. Ferrari. Ferrari? Ferrari. Ja? Machen wir das? Ja, komm, dann Ferrari. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari, with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari, with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Einigen. Wie sprechen wir es jetzt cool aus? Ferrari. Ferrari. Ja, Ferrari. Ferrari. Ferrari. Ferrari. Ferrari. Ja, das war dieser Song. So, es ist schon 4:30. Guck mal, krass. Verkehr, Verkehr mit nach wie vor dem Vorsicht von oder für die A9 Halle Leipzig Richtung Nürnberg. Da liegt eine Dachbox auf der Straße und zwar zwischen Bayreuth Süd und Schrockau. Mehr habe ich nicht. Gute Fahrt. Ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Alter, hier fliegt eine Mücke im Studio. Ich raste aus. Ich mag alle Tiere außer Mücken. Ey, hier ist Lara Heinz. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Stammhörer Arik ist auch mit dabei. Und ich hatte ein bisschen, also... Ja, ein bisschen Pipi auch in den Augen gerade. Alter Verwalter, jetzt weiß ich, was mir nachts immer gefehlt hat. Ich will jetzt eine Petition starten, ey, dass du noch nachts arbeiten darfst. Ey, nicht tagsüber, nachts. Das geht so nicht. Schön, dich zu hören. Gleichfalls, aber weh, du startest eine Petition. Weißt du, wie geil es ist, wenn man nachts schlafen kann? Run me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. Given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone. junge Nacht. I'm cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. To work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Gerne eure Mama. Das mache ich gerne hier nachts. 4:37 Uhr. Das ist die junge Nacht mit eurer Mama, Lara Heinz. Und mit euch natürlich, die ich, das wisst ihr, gerne ausnutze. Einfach auch, weil ich eine faule Sau bin. Und das hier bis 6 Uhr nicht alleine machen möchte. Und deshalb habe ich vorhin an Cornelius und an Philipp. Was Philipp? Ich glaube, naja. Jedenfalls habe ich an die Jungs den Auftrag verteilt, eine Musikmoderation zu verfassen, als Sprachnachricht, von der aktuellen Single von Zoe Wees. Und sie haben es daran gemacht. Und hier ist das Ergebnis. Der nächste Song hier in der Jungen Nacht kommt von Zoe Wees und heißt Third Wheel. Und da frage ich mich, was für ein Wagen hat zwei Räder offenbar? Also sie fühlt sich ja wie das fünfte Rad am Wagen. Das verarbeitet sie in dem Song, habe ich gegoogelt. Aber also was ist das für ein Wagen, der nur zwei Räder hat? Philipp? Ein Fahrrad. Oh, sie ist umweltbewusst. Also fährt sie jetzt Dreirad? Jo. Wir wissen es nicht. Hier ist der Song. Viel Spaß damit. Der war gut. Nehme ich so. Ist gekauft. Ihr kriegt nur kein Geld. Aber Liebe. Feeling kind of dirty, yeah.

Rocker. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Now that you're back, I can decide if I decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied it. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy, man. Ist es jetzt? Kino. So, passt auf, mit diesen Fanfaren hier hat er sich ja schon vor 50 Jahren zur Filmlegende gemacht. Das weiß sogar ich. Und ich bin cineastisch nicht wirklich bewandert. Sylvester Stallone. Als Rocky natürlich. Bis heute ist er damit in Hollywood am Start, ne? Und hat jetzt aber einen neuen Film draußen, Kinomann Marcel Emmel. Und wie der ausgesprochen wird, weiß ich irgendwie nicht so ganz. Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich unsicher. Ja, war ich mir auch lange nicht, deshalb machen wir es jetzt offiziell. Samaritan. Stallone als Superheld. Eine US-Stadt versinkt in Chaos und Gewalt. Eine helfende Hand wäre da eigentlich ganz gut. Und es gab auch lange einen Superhelden mit Superkräften. Samaritan ist vor 25 Jahren gestorben. Heißt es zumindest. Du glaubst, du wohnst neben einem Superhelden? Schon mal an Therapie gedacht? Jetzt gibt es eben da diesen kleinen Jungen, der sagt, ey, mein Nachbar, ich schwöre es euch, ist Samaritan. Und wir wissen, Kinder sagen immer die Wahrheit, hauen ungefiltert alles raus. Man sollte ihm also glauben? Ja, und machen wir es kurz. Natürlich hat der Junge recht. Sylvester Stallone ist Samaritan. Samaritan kommt zurück, damit gleichzeitig aber auch neue Gegner. Okay, pass auf, Sylvester Stallone ist für viele ein Held, aber kann er auch Superheld? Ja, ich finde tatsächlich schon, zumindest wie er ihn hier so spielt. Der hat so eine Präsenz, der hat so eine Ruhe, aber so eine Power. Das ist wirklich krass. Und diese Story, ganz jung, trifft auf etwas älter. Damit kriegst du mich sowieso. Nur juckt mich die Story irgendwie nicht. Es ist ziemlich 0815. Wer jetzt Sylvester Stallone irgendwie als Avenger erwartet, vielleicht lieber nicht. Okay. Samaritan mit Sylvester Stallone gibt's ab jetzt bei Amazon Prime Video. 10 vor 5. Guten Morgen. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. Why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know. Ciao, adios. Hier bleiben alle sitzen am Radioempfangsgerät. Es ist 4.53 Uhr jetzt und die junge Nacht geht noch eine Stunde, über eine Stunde, bis um 6. Das heißt, Mitarbeit, Freunde, 0221 567 89 111. Schickt ihr eine Sprachnachricht, nehmt ihr teil an dieser jungen Nacht. Mhm. Lara Heinz freut sich und spielt uns jetzt diesen hier. Guck, kennt er noch? Kennt er noch? Hat er schon erkannt? Nee, habt ihr nicht. Aber jetzt gleich. Jetzt. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on, yeah. I throw my hands up. have my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Just what the phone came here to do. Yep, 'cause it goes on and on and on. Fairy tale.